A17. Schwierige Wörter aussprechen üben. A17a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Kräutertee. Sorten Kräutertee. Wir haben verschiedene Sorten Kräutertee. Verstanden. Falsch verstanden. Das habe ich leider falsch verstanden. Vorzüglich. Ist vorzüglich. Die Kaninchenkeule ist vorzüglich. Halb? Halb durchgebraten? Möchten Sie das Steak halb durchgebraten?